Alles um dich ist leise, die Farben fehlen an deinem Bild. Ich seh, du bist traurig und willst nur alleine sein. Du sagst, alles erdrückt dich, suchst einen Platz, wo man dich sieht. Du fühlst dich verloren, warum machst du dich so klein? Du bist viel mehr, als du jemals geglaubt hast. Du bist viel mehr, so unendlich stark. Du bist viel mehr und niemals zu wenig. Und alles, was ich hab. Du machst das schon richtig, denn jeder Fehler macht uns doch aus. Lass die anderen reden, die haben doch selber keinen Plan. Auch wenn das Leben nicht fair ist, du hast doch viel mehr verdient. Wenn die Kraft zum Kämpfen fehlt, dann fang ich für dich an. Du bist viel mehr, als du jemals geglaubt hast. Du bist viel mehr, so unendlich stark. Du bist viel mehr und niemals zu wenig. Und alles, was